16. Hören Sie wieder zu und sprechen Sie die Wörter nach. Versuchen Sie, die Aussprache möglichst genau nachzuahmen. Eva. Senhora. Pedro. Você. Secretária. Estudar. Professor. Médico. Universidade.